Verehrte Hörer, können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, als plötzlich das Licht ausging? Diese dunklen Tage aus unserer jüngsten Vergangenheit erleben Sie mit uns in unserem Hörspiel Während der Stromsperre von Bertha Waterstraat in der Regie von Hans Fahrenburg. Also 21, 32, 37, Miete 40, Reißverschluss 57, Kohlrüben 6 Mark. Christel, das ist eine Sünde und Schande, für einen Pfund Kohlrüben eine Mark 50 zu bezahlen. Du Oma, musst du mal was Ulkiges erzählen? Du, wie ich heute... Hey Kind, lass mich mal noch zu Ende rechnen. Ja. Also alles zusammen, 6, 8, 15, 23, 23... Christel, mir fehlen 35 Mark. Haben wir noch was ausgegeben? Ja, das Brot, was wir zugekauft haben. Oma, du weißt doch, in der dritten Dekade. Ach ja, richtig. Mhm. So, nun stimmt es. Na, Christelchen, hat sie schmeckt? Ja. Willst du noch einen zweiten Schlag? Oh, Oma, wo hast du denn die militärischen Ausdrücke her? Warst du etwa im Arbeitsdienst und hast es mir verschwiegen? Einen zweiten Teller will ich, aber keinen zweiten Schlag. Ach ja, du Oma, ich wollte ja noch erzählen. Also wie ich heute von der Uni nach Hause fuhr, in der S-Bahn war es wieder mal schrecklich voll. Du, da drängelt sich doch so ein Kerl an meine grüne Seite und schiebt mich immer so von unten nach oben an. So was von Glubschaugen habe ich überhaupt noch nie gesehen. Du, und dann sagt er zu mir in einer ganz hohen Fistelstimme, na Fräulein, haben wir uns nicht schon irgendwo... Ach, Stromsperre. Diese verdammte Bewack. Zappendusten und sitzen wir wieder die ganze Zeit im Dusten. Sag mal, Oma, haben wir keine Kerze? Nein, Christel. Nicht mal ein Stümmelchen? Ach, Oma. Na, Kindchen, du weißt doch, wie teuer die Kerzen sind. Und die sind so schnell verbrannt und richtig sehen kannst du auch damit nicht. Weißt du was, Christel? Gehen wir einfach... Schlafen. Nicht wahr, Oma? Das wollte sie doch sagen. Aber die Platte, die zieht bei mir nicht mehr. Wer schläft, der sündigt nicht und friert nicht und, und Kohldampf schiebt er auch nicht. Aber ich mag nicht immer um sechs in die Falle kriechen. Ich bin auch kein Murmeltier, das einen Winterschlaf hält. Ich bin 19 Jahre und will noch was von meinem Leben haben. Na schön, Christelchen. Wenn du glaubst, du hast mehr von deinem Leben, wenn du im Dustern auf dem Stuhl sitzt, gehen wir eben nicht schlafen. Wir können ja ein Gesellschaftsspiel spielen. Vielleicht... Ich sehe was, was du nicht siehst, die Farbe, die ist schwarz. Du, ach Oma, du weißt ja, dass ich albern bin. Aber weißt du, ich habe noch so viel zu pauken und ich wollte heute Abend ordentlich was schaffen. Ich habe doch gar nicht daran gedacht, dass wir diese Woche Stromsperre haben. Weißt du, Oma, Volksstudentin sein, das klingt ja ganz schön, aber einfach ist das gerade nicht. Wir haben noch so viel nachzuholen. Abitur und Latinum... Ach, und was weiß ich noch alles. Das ist schon eine elende Plackerei. Ach, Kind, du darfst für dich arbeiten und nicht für andere. Studieren. Weißt du, was das bedeutet? In meiner Jugend haben Arbeiterkinder nicht mal im Traume daran denken können. Oder vielmehr nur im Traum. Naja, als du jung warst, da hattet ihr es sicher auch nicht leicht. Aber wir haben es heute bestimmt viel schwerer als ihr. Zu deiner Zeit, da waren doch noch die Schaufenster voller Waren. Ja, aber wenn du kein Geld hattest, konntest du dir an der Scheibe umsonst die Nase platt drücken. Schlaraffenland hinter Glas. Aber die Spickgans oder sagen wir, der Pelzmantel, machten dir auch nur von der Ferne Winke-Winke. Na schön, Spickgans oder Pelzmantel, das war ja auch nichts Lebensnotwendiges. Aber heutzutage sind doch schon ein paar Schuhe, ein paar ganz derbe, gewöhnliche Straßenschuhe, was Unerreichbares für uns. Christel, du wirst lachen. Mein erstes Paar neue Schuhe bekam ich, als ich eingesegnet wurde. Von irgendeinem Wohltätigkeitsverein. Und dafür musste ich so oft Dankeschön sagen und mir fromme Reden anhören, dass sie mich noch drückten, als ich sie längst ausgezogen hatte. Da waren mir die abgelegten Schuhe von meinen Tanten in der Fruchtstraße lieber, die ich bis dahin immer getragen hatte. Sag mal, bist du eigentlich in der Fruchtstraße geboren? Nein, geboren bin ich bei Herrn Major von Markenbrunn in der Lützowstraße. Das war damals eine sehr feine Gegend. Wie kam das, Oma? Hast du mir ja nie erzählt. Ja, das ist eigentlich noch nichts für dich. Na hör mal, ich bin doch schon 19 Jahre alt. Naja, das ist ja nun wirklich schon ein reifes Alter, da kann ich dir ja meine noble Herkunft nicht länger verschweigen. Aber ich gehe ins Bett. Der dünne Läufer hält die Kälte ja nicht ab, ich habe richtige Eisbeine. Na klar, Oma, zieh dich mal gleich aus. Ja. Ich zieh mich auch aus. Oh, verdammt nochmal. Was ist denn? Jetzt habe ich mir wieder den Ellbogen an der Tischkante gestoßen. Im Dunkeln zu hantieren, das ist direkt lebensgefährlich. Ja, was machst du denn noch, Christel? Ich muss nur noch die Schüssel aufstellen, wenn es nachts wieder durchregnet. So, das wäre auch in Ordnung. Oma, liegst du schon? Mhm. Du schlaf ja nicht ein, bevor du mir nicht alles erzählt hast. Ach, weißt du, Oma, wenn ich so auf meinem Sofa liege, dann komme ich mir vor wie auf dem Rummelplatz in der Berg- und Talbahn. So, also Oma, nun schieß mal los. Ja, richtig, was wollte ich Ihnen eigentlich erzählen? Ja, wie es kam, dass du im Haus von Herrn Major von Dings da in der Lützestraße geboren bist. Bei Herrn Major von Markenborn. Ja. Ja. Also das kam daher, dass meine Mutter hochherrschaftliches Stubenmädchen bei der Frau Majoren war. Ach so. Da bist du wohl enttäuscht. Hast du je geglaubt, mich haben Zigeuner geraubt oder sowas ähnliches? Nee, aber sag mal, hat sich nun die Frau Major sehr über deine Ankunft gefreut? Ich glaube nicht besonders. Weißt du, Ende der 80er Jahre, als ich zur Welt kam, waren uneheliche Kinder nicht gerade was Erfreuliches. Und außerdem ja. Passt es an diesem Abend schlecht. Majors hatten gerade Gesellschaft. Also ich bin gar nicht Ihrer Meinung, Herr Roland. Ich muss Ihnen da leider ganz empfehlen, wie Sie Malvine, was ist in der Küche los? Wo bleibt denn der nächste Gang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon zweimal geklingelt. Herr Major. Ja. Herr Major, wir brauchen Herr Majors Urteil. Habe so eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Herrn Oberleutnant von der Lohe. Was für Leute geben Herrn Majors Meinung nach die besten Rekruten ab? Tja, ja, ich habe mit unserem pommerschen Kleinbauern und Tagelöhnersöhnen die besten Erfahrungen gemacht. Denen ist Gottesfurcht und stramme Zucht, wenn ich angeboren, so doch von Kindesbeinen an eingebläut? Nee, eingefuchst worden, wollte ich sagen. Pardon, Herr Major. Ja. Die haben auf den Jütern doch wenigstens parieren gelernt. Ganz meine Ansicht, Herr Major. Ich habe aber mit den Städtern eigentlich bessere Erfahrungen gemacht. So. Die Kerle sind zum großen Teil doch intelligenter. Intelligent. Herr Oberleutnant, wozu braucht ein Soldat denn intelligent zu sein? Herr Major, im Ernstfalle kommt es doch auf die schnellere Denkfähigkeit an, auf den persönlichen Mut. Ach, was Mut, Mut. Mut zeigt auch der Mameluck. Gehorsam ist des Christenschmuck. Gehorchen müssen die Kerle. Blindlings gehorchen. Das ist die Hauptsache. Ja, wenn Sie mit Goethe kommen, da gebe ich mich restlos geschlagen. Ja, jede, ja, ja. Das war Schiller. Oh. Ja, lernt man heute nicht mehr in der Kadettenanstalt, wa? Apropos Schiller, ich war neulich im Theater, da habe ich ein schauerliches Drama gesehen. Es spielt im Hinterhaus, im Hinterhaus. Stellen Sie sich das vor. Wie hieß das Stück, Frau Baronin? Moment mal, ich habe das Programm eine Pompadour. Wo ist es denn? Ach hier, ja, jetzt brauche ich nur noch meinen Lohnjoker, das habe ich an der Hand. Ich bin letzte Zeit so zerstreut, das machen nur die Nerven. Also das Stück hieß Die Ehre von Sudermann im Hinterhaus. Nächsten sollen wir uns wohl noch über das Seelenleben unserer Dienstboten die Köpfe zerbrechen. Ich habe dir ja gleich gesagt, Ottilie, im Hoftheater wäre uns das nicht passiert. Bei Wildenbruch sind wir gegen alle Überraschungen gefeit. Änder den Post. Prost, Herr Oberleutnant. Sehen Sie mal, unsere verehrte Gastgeberin ist entschwunden. Sie haben mit den Dienstboten das richtige Stichwort gegeben. Wieso? Na, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was nicht in Ordnung. Wir warten doch schon eine halbe Ewigkeit auf den Braten. Hm. Vielleicht hat ihn die Katze gefressen. Gott, ich finde solche Zwischenfälle amüsant, wenn sie nicht gerade bei mir zu Hause passieren. Auguste! Auguste! Ja? Ja, sind Sie denn allein in der Küche? Wo bleibt denn Anton mit dem nächsten Gang? Wo ist denn die Kochfrau? Und die Marie? Ich denke, die Marie wäscht ab. Ja, das kann sie ja nur nicht. Weil sie nämlich gerade ein Kind kriegt. Die Marie kriegt ein Kind? Jawohl, Frau Baronin. Na, nun kümmert sich die Kochfrau um ihr, wo er schon 6 Jahren hat. Ich als sogenannte Jungfrau verstehe ja von Jensenova nicht. Na, den Anton habe ich zur Hebamme geschickt. Ein Kind? Mhm. Aber die Marie kann doch nicht während der Gesellschaft ein Kind kriegen. Mir wär ja auch lieber gewesen, sie hätte gewartet, bis wir den Mokka serviert hätten. Aber nee, partout zwischen Fisch und Braten. Ach, Moment mal, ja? Ich glaube, da kommt der Anton. Na, Anton, hast du die Hebamme gleich mitgebracht? Jawohl, sie ist schon bei der Marie im Fremdenzimmer. Auguste! Wo sind Sie denn verrückt geworden? Sie legen das Stubenmädchen einfach ins Fremdenzimmer. Tja, auf den Hängeboden wurde Marie logiert, wäre sie bei ihrem Zustand nicht mehr aufgekommen. Und keine Hebamme hätte sich auf diese Hühnerleiter verstehen. Da hätten Sie sie in die Plättstube stecken können. Die kann doch das Kind nicht auf ein Bügelbrett kriegen. Mein Fremdenzimmer ist ruiniert. Meine Gesellschaft ist ruiniert. Aber woher denn? Ich richte die Platten an, der Anton kann ich gleich auftragen. Unser Fremdenzimmer ist auch allerhand gewöhnt. Malvine! Ja, was gibt's denn? Du kannst doch die Gäste nicht so lange warten lassen. Was ist eigentlich los? Etwas Entsetzliches. Wir müssen sofort das Fremdenzimmer renovieren lassen. Tja, ein bisschen übergeschnappt. Jetzt renovieren. Komm, wir müssen zu den Gästen. Ich komme schon. Auguste, wir sprechen uns ja noch. Ja. Nun sind sie draußen. Auguste, wir sprechen uns noch. Weißt du, Auguste, ich beneide dir um deine Klappe. Ich, und wenn ich meine 3 Jahre rum habe, ich sage auch dem Herr Major meine Meinung. Ja, das mache ich. Och was, du bist ja mal bloß ein Herrschaftslakai. Was bist du denn Offiziersbursche geworden, hä? Macht dir doch Spaß, dem Herrn Major das Stiebel zu wichsen. Du schrubbst dem Herrn Major ja auch die Pötte. Das ist ganz was anderes. Ich bin eine Künstlerin auf meinem Gebiet. Ich komponiere Gerichte. Aber davon verstehst du ja doch nicht. So. Nur jemand drin ins Familien. Ich halte da schon die Tiere auf. Ja, was ist denn noch? Suchst du noch was? Wenn ich und ich habe meine 3 Jahre um, dann sage ich dem Herrn Major meine Meinung. Na? Und wenn ich von Angesicht zu Angesicht, dann schreibe ich ihm. Nee, ist das ein Nöhl, Michel? Also wenn ich so langsam arbeiten würde, wie der denkt, da hätte ich um Mitternacht noch kein zweites Frühstück angerichtet. Justin! Wir brauchen heißes Wasser. Ja, Frau Mauke. Hab ich mal verschreckt. Ich hab ihn ja nicht kommen hören. Was ist denn nur los? Was sagt die Hebamme? Die schickt mir um Badewasser fürs Kind. Das Gehör ist schon da. Was macht denn die Marie? Die schläft. Sie ist aber mal sehr schwach. Oh. Und das Wurm ist auch zum Umblasen. Ein Junge? Mädchen. Ach du lieber Jott, ein Unglück kommt selten alleine. Ich gönn dem Jö ja nicht schlechtet. Aber das Beste wäre, er würde sich schnell wieder verdrücken. Aber just. Ja, dann könnte die Marie doch immer noch als Spreewälder Amme gehen. Was ist denn nun mit dem Vater? Tja, da weiß ich auch nicht viele. Die Marie war ja immer so eine heimliche. Hm? Ich weiß bloß, sie ist ein paar Mal mit den Soldaten, wo sie so gut Rheinländer tanzen konnte, in die Zelten gegangen. Militär ist oberfaul, da gibt's keine Alimente. Aber das Kind würde ich nottaufen lassen. Das wird bestimmt nicht alt. Tja, Christel, siehste. Das Kind ist aber trotzdem 60 Jahre alt geworden und fühlt sich noch heute ganz wohl. Aber meine Mutter, die habe ich nie kennengelernt. Die starb, als ich 24 Stunden alt war. Und dann hat dich deine Großmutter nach der Fruchtstraße abgeholt? Ja. Aber Oma, wer hat dir denn das eigentlich alles erzählt, wie es damals war? Na, die Auguste, die Köchin vom Majors. Ach so. Das war nämlich meine Taufpatin. Nach der heiße ich auch. Die hat mich manchmal abgeholt und ist mit mir spazieren gegangen. Mhm. Und einmal, da war ich noch eine ganz kleine Krabbe, vielleicht 5 Jahre alt, da ging sie mit mir nach den Zelten und sagte, hier hat sich deine Mutter dein Papa angelacht. Um die Jehen musst du immer einen großen Bogen machen. Sonst beißt dir der Storch auch mal ins Bein. Ich kann mich daran noch gut erinnern, denn ich träumte in der Nacht vom Storch und brüllte los. Weißt du, ich schlief mit meinen Tanten Emma und Frieda in einem Bett. Im anderen Bett schnarchte Großpapa. Und Großmutter saß an der Nähmaschine am Fenster und nähte Mäntel für die Konfektion. Bei einer winzigen Petroleumfunzel. Juste! Du Juste, was brauchst du denn? Du hast du mir aufgeweckt. Ich werde dir gleich helfen. Au, Emma! Du sollst mir nicht greifen. Und immer schubste mir, dass ich aus Bette fliehe. Du hast mir Tante Emma zu sagen, verstanden? Du ist ja mal bloß 3 Jahre älter. Das ist ganz egal. Du bist meine Nichte, Itch. Du hast keine Mama und einen Papa hast du nie gehabt. Itch, und dein Papa sauft. Frieda! Frieda! Du, hast du das gehört? Meine Nichte macht unser Papa manisch. Ach, verflixte Dürrenzeug. Ich will euch gleich helfen, wenn ich mal in Ruhe schlafen kann. Oma, du bist gemein. Oma, die Frieda hat mir geholfen. Werdet ihr wohl stille sind? Ihr weckt noch Vater und die Jungs auf. Unser Ena sitzt der halbe Nacht und schindet sich. Und das Gruppzeug gibt keine Ruhe. Frieda, lass die Kinder zufrieden. Ach, ich... Wo ich überhaupt schon ein Jahr ingesegnet bin und in der Fabrik hier, muss mir die Würmer, die mal schubsen, in ein Bett liegen. Ich will ein Bett vor mir alleine haben. Den kauft der eins. Nee, ich suche mal eine Schlafstelle und komm überhaupt nicht mehr nach Hause, so. Der tu man. Aber wenn du denkst, du kannst mir den auch hier ins Haus schleppen, dann irrst du dir. Ich hab schon an die Juste genug. Und nun dreht euch auf die andere Seite, sonst könnt ihr was erleben. Boah. Mama, kannst du nicht die Lampe ein bisschen drehen? Das blendet so. Und immer nächste. Dann kann ich ja nicht schlafen. Nun will ich euch mal was sagen, alle miteinander. Wenn euch das hier nicht passt in der Fruchtstraße, zweites Schwergebäude, da hättet ihr lieber bei Schrafens ankommen sollen. Vorderaufgang, nur für Herrschaften. Da hättet ihr jeder ein eigenes Bett gehabt und einen eigenen Salon. Und meinswegen auch ein eigenes Klosett. Und wenn ich jetzt noch einen Ton höre, dann komme ich mit einem Ausklopper. Ich muss morgen liefern gehen. Tja, Christel, wenn meine Großmutter liefern musste, da war es ungemütlich zu Hause. Nicht, dass es sonst sehr gemütlich war. Aber bevor Großmutter mit dem Pferdchen Mantelpacken zum Zwischenmeister ging, mussten wir alle tüchtig an die Arbeit. Nähte versäubern, Knöpfe annähen und alle sowas. Das ging manchmal früh bis 3, 4. Und am nächsten Tag in der Schule war ich natürlich todmüde. Also Kinder, das ist Italien hier auf der Landkarte. Welche Form hat Italien? Krause. Italien sieht aus wie ein Stiebel, aber wie ein Janzer. Nicht wie so ein Zerlöcherter wie meiner. Kicken Sie mal, Fräulein. Aber mit den Sohlen kannst du doch gar nicht mehr auf die Straße gehen. Na, wenn du aber die Grab keine anderen, Fräulein. Ja. Na. Welches ist die Hauptstadt von Italien? Bollmann. Na, hörst du nicht? Bollmann. Fräulein, die Bollmann pennt. Mensch, Bollmann, wach doch auf. Ja? Komm mal vor, Bollmann. Streck die Hände raus. Hier, hast du 2 auf die Finger. In der Schule schläft man nicht, verstanden? Ja, Fräulein Brezel. Es ist mein... Wir haben gestern die ganze Nacht Knöpfe annähen müssen. Meine Großmutter musste heute liefern gehen. Pause! Oh, aber so geht doch mal mir nicht. Ihr rennt ja wie die Wilden. Schick mir doch mal deine Großmutter her, Bollmann. Die kommt ja nicht, weil sie keine Zeit hat. Du kannst gehen, Bollmann. Da kommt ja die Bollmann! Na, Bollmann? Musst du nachsitzen? Ich bin auch immer so müde, wenn ich meine Zeitung ausgetragen habe. Ach, na, aber ich habe 4 kleine Geschwister, ja. Das ist am schlimmsten. Nie kann man spielen, nicht? Immer muss man auf die Würmer na, aufpassen. Mensch, ich auch. Ach, na, wisst ihr, neulich, da habe ich den Friedrich, den Wilhelm und den Eitel Karl einfach an Bohm gebunden und bin wippen gegangen. Aber da hat man meine Mutter erwischt. Na, wisst ihr, ich kann jetzt noch nicht sitzen. Du, kick mal, Bollmann, kick mal, die brezeln hier zum Rektor. Mensch, hoffentlich verpetzt sie da nicht. Der haut nämlich ganz schön zu. Guten Morgen, Herr Rektor. Ich störe doch hoffentlich nicht. Guten Morgen, Kollege Mikosch. Guten Morgen, Fräulein Brezel. Nein, Sie stören nicht. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Ach, es handelt sich um die Kinder. Fast jeden Tag schlafen sie mir in der Klasse ein. Sie können gar nicht dem Unterricht folgen. Und wenn man sich erkundigt, dann heißt es ja, Ich habe schon vor der Schule die Milch ausgetragen oder ich helfe meiner Mutter bei der Heimarbeit. Ich meine, lässt sich dagegen nichts unternehmen, dass man solch junge Kinder schon in die Arbeit einspannt? Ich meine, sie können doch gar nichts Rechtes lernen. Zum Beispiel heute in der Geografie. Also, liebe Kollegin, darüber lassen Sie sich keine grauen Haare wachsen. Sind ja schließlich Arbeiterkinder. Was brauchen die in der Volksschule so viel zu lernen? Richtig. Bisschen rechnen, lesen und schreiben. Na, das vergessen Sie ja doch wieder, wenn Sie Schule entlassen sind. Mhm. Und Geografie? Na, unsere Jungs haben 70, 71 Sedan und Gravelotte und Paris aus eigener Anschauung kennengelernt. Mit dem Tornister auf dem Puckel. Das ist besser als jeder Geografieunterricht. Fräulein Brezel, die Kinder müssen ihren Eltern helfen, das lässt sich nicht ändern. Früher sind die Kinder in die Fabrik gegangen und überhaupt nicht in die Schule. Als die Kinderarbeit aufgehoben wurde, hat unser Bismarck, Protest eingelegt, weil er wusste, dass die Arbeiter auf den Verdienst der Kinder angewiesen sind. Dann soll man den Arbeitern höhere Löhne zahlen, dass sie ihre Kinder selbst erhalten können. Fräulein Brezel! Das klingt ja gerade, als ob Sie einem sozialdemokratischen Agitator ins Garn gegangen wären. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich im preußischen Schuldienst befinden. Herr Rektor, haben mich vollkommen missverstanden. Ich bitte um Verzeihung, Herr Rektor. Ich habe... Ja, ist ja schon gut, Fräulein Brezel. Wünschen Sie sonst noch was? Nein, nein. Auf Wiedersehen, Herr Rektor. Auf Wiedersehen, Kollege Mikosch. Wiedersehen. Na, das war ja wirklich stark. Ach, das nehmen Sie zu tragisch. Eine überspannte Person ist das, wissen Sie, Herr Rektor. Wenn die Weiber in die Jahre kommen und kriegen keinen mehr ab, dann schnappen sie leicht über. Na, Sie sind doch auch noch Junggeselle, Mikosch. Und? Wie wär's denn mit der Brezel, hä? So übel ist sie doch nicht. Und ich wär sie wenigstens auf gute Art und Weise los. Nee, danke für Backobst, Herr Rektor. Ich heirate nur eine alleinstehende Witwe ohne Anhang mit ein paar Mille, oder? Aha. Offen gesagt, eine alleinstehende Mitgift ohne Anhang. Aber bloß kein gelehrtes Frauenzimmer. Nee. Wissen Sie, jetzt sollen ja die Frauen sogar schon studieren. Ist ja nicht wahr. Hm? Aber nicht bei uns in Deutschland. Ja, auch bei uns. In Zürich ist das schon gang und gäbe. Frauenstudium. Nee, also wenn ich sowas höre... Moderner Firlefanz, der sich bestimmt nicht lange halten wird. In 50 Jahren spricht kein Mensch mehr davon. Tja, Christel, und nach 50 Jahren dürfen sogar Arbeiterkinder studieren. Weißt du, dass ich dich darum heute beinahe beneide? In der Schule war ich keine gute Schülerin, nee. Aber wie ich abgehen musste, als ich eingesegnet wurde... Da tat mir das leid. Na, du wärst ja sowieso nicht weit mit dem Studium gekommen, Oma. Du hast ja schon sehr jung geheiratet, nicht? Tja, als ich 18 Jahre alt war. Erschien Opa wie Lohengrin in schneeweißer Rüstung. Lohengrin, was denn das? Ach, das ist der mit dem Schwan. Ja. Nee, eine weiße Rüstung hat er nicht gehabt. Nur einen weißen Malerkittel. Und der war mal auch mit Farbe bekleckst. Er hat die Hintertreppe bei uns renoviert. Und alle 10 Minuten stand er in meiner Küche und holte sich Wasser, um die Farbe zu verdünnen. Was wollen Sie denn schon wieder? Menschenskind, Sie können doch nicht immer fort angetanzt kommen, um Wasser zu holen. Wenn das meine Jäge sieht. Ihre Farbe luft ja schon von Jans Alene, so dünn ist sie. Nee, ich wollte Ihnen ja nur was sagen, nämlich. Na, was denn? Ja, also in der Leipziger Straße am Potsdamer Platz, da hat ein gewisser Wertheim ein Warenhaus aufgemacht. Ein Warenhaus? Was denn das? Naja, das ist ein riesengroßer Raum, nicht, ja? Da gehen alle Geschäfte von ihrer Straße rein und da kann man alles kaufen. Federhüte, Uhrketten, Nachtjacken. Verlobungsringe, ja. Und auch Schrippen, fünf Schrippen Joschen. Wollen wir uns das nicht mal ansehen? Was denn? Die Schrippen und den Nachtjacken? Wollen Sie mir verulgen? Ach Gott, ich habe ja die Woche nie frei. Naja, na, vielleicht können wir mal sonntags aussehen, was? Da bekriegen wir uns dann die großen Schaufenster. Nee. Naja, ist ja ganz recht. Sonntags gehe ich auch lieber schofen. Was ist denn heute? Warte mal, Freitag. Wollen wir übermorgen in den Zelten? In den Zelten? Krieg mich keine 10 Pferde. Na, sachte, Kind, nicht so aufgeregt. Dann fahren wir eben mit dem 6er Omnibus nach Schöneberg, in Schwarzen Adler. Ich warte unten auf Sie, ja? Okay, da können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Aber Guste, der Mann hat doch einen weißen Kittel an. Ein Schornsteinfeger ist schwarz. Ich hab der ja nicht kommen hören. Du sollst sofort zur Mutti kommen. Sie kann doch nicht allein das Korsett schnüren. Ach, du armes Mädchen. Na, du hast ja noch ein Stück Schwerarbeit vor dir. Adieu. Adieu. Bis übermorgen. Guste, wo bleiben Sie denn? Sie wissen doch, ich muss ins Theater, es ist schon so spät. Ziehen Sie doch mal ordentlich. Hm. Fester. Noch fester. So, weiter geht's nicht mehr. Irmchen, du lass doch meinen Theaterschal liegen. Ja, mit dem Kleid müssen Sie mir auch helfen. Ich kann mich ja gar nicht bewegen, wenn ich so fest geschnürt bin. Also, Guste, wenn ich weg bin, bringen Sie das Kind zu Bett. Dann können Sie noch die Stickereikleider und die Schärpe plätten und an meine Unterteile die Spitzen annähen und Silber putzen. Aber das hat ja Zeit bis Sonntag. Sonntagnachmittag habe ich diese Woche frei. Nur Silber putzen ist ja keine richtige Arbeit. Sie gehen doch sowieso nicht weg. Doch, diesen Sonntag gehe ich weg. Die Guste geht am Sonntag tanzen mit einem Mann. Der war vorhin in der Küche. Also, Guste, ein für allemal, ich dulde keine Bräutigam in der Küche. Das war ja nicht mein Bräutigam, sondern der Maler aus dem Treppenhaus. Der hat sich nur Wasser für seine Farben geholt. Na also, wenn Sie keinen Bräutigam haben, brauchen Sie auch sonntags nicht auszugehen. Ich lasse die Wohnung nicht gern allein. Es gibt so viel schlechte Menschen. Bleiben Sie lieber zu Hause. Was wollen Sie denn noch auf dem Tanzboden? Na, wollen wir mal eine Polka versuchen? Nee, ich bin nicht fürs Tanzen. Ah, wie gibt's denn so was? Warum denn nicht? Meine Großmutter ist gestorben. Aha, das tut mir aber leid. Wann denn? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren? Ja, Juste, deswegen kannst du auch wieder tanzen gehen? Nee, lieber nicht. Meine Mutter hat mir bei meiner Großmutter abgelegt. Aber wenn ich ein Kind kriege, dann kann ich es ins Waisenhaus tragen. Juste, Kind, von Tanzen kriegt man doch nicht gleich ein Kind. Nee, gleich nicht. Das ist ja auch schon vorgekommen, dass eine erst geheiratet hat und dann hat sie ein Kind gekriegt, nicht, ja? Ja, das gibt's auch. Aber davon hat sie auch nicht. Wissen Sie, wie Großmutter gestorben ist, da hat der Pfarrer so schön gepredigt und ist dein Leben köstlich gewesen, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Nee, auf so eine Köstlichkeiten verzichte ich. 6 Kinder und ein Enkelkind großziehen und noch einen versoffenen Mann versorgen, nee. Und wie die Kinder groß waren, da war sie so ausgemergelt, dass sie sich für immer hinlegte. Für so ein Leben bedanke ich mir. Dienstmädchen sein ist auch nicht schön. Aber ich hab wenigstens nur für mich alleine zu sorgen. Naja, also ausgehen tust du nicht. Na, was machst du denn da an deinen feinen Nachmittag? Ach, ich lese so gerne. Kennen Sie von der Marlit das Geheimnis der alten Mamsell? Nee, ich interessiere mich mehr für das Geheimnis der kalten Mamsell. Herr Ober! Er sagt, Münzen. 2 Weiße. Mit Schuss? Natürlich mit Schuss. Und 2 Schinkenstollen. Bitte sehr, mein Herr. Ja. Also, mit Männern hast du nicht im Sinn, Justin. Mhm. Na, dann Prost. Prost. Thank you. Ui, die sind ganz schön in Stimmung. Ich möchte bloß wissen, warum die Arbeiter immer saufen müssen. Ja, wieso? Die Reichen saufen doch auch. Na, aber die versaufen doch nicht ihr ganzes Geld. Sehen Sie sich doch hier die besoffene Gesellschaft an. Früh kippen sie schon ersten Korn, bevor sie zur Arbeit gehen. Denn die Kneipen werden ja schon um 6 Uhr aufgemacht. Und abends kommen sie erst nach Hause, wenn sie sternhaarl voll sind. Und dann hauen sie alles im Klump. Ich möchte bloß wissen, was die von der Sauferei haben. Die wollen ihr elendes Leben vergessen. Wenn sie nicht alles versaufen würden, dann wären sie nicht so elend. Aber Juste, ob der Arbeiter säuft oder nicht, der kommt ja doch nicht auf den grünen Zweig bei den Hungerlöhnen. Kann er sich da eine anständige Wohnung halten, sich vernünftig anziehen, in Bad fahren? Sie machen mir Spaß. Dafür langt's natürlich nicht. Ja. Das ist doch furchtbar. Da müsste man mitsaufen oder sich aufhängen. Was anders gibt's nicht. Doch, das gibt noch was anders. Der Arbeiter muss eben versuchen, mehr Lohn zu kriegen. Och, du bist gut. Wenn er zum Fabrikherrn kommt und sagt, gib mir mehr Geld, dann schmeißt er ihm da achtkantig die Treppe runter. Ja, eben allein ja, aber nicht, wenn die ganze Belegschaft kommt, nicht wahr? Wenn sie bloß einsehen wollten, dass sie ja nicht riskieren. Denn die Arbeiter haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben aber eine Welt zu gewinnen. Das ist schön. Ist das von Ihnen? Nee, das habe ich mal wo gelesen, aber... Aber ich kann ja was anderes sagen und das habe ich mir ausgedacht. Ja? Ne, Juste, hast du schon mal von Aujus dem Starken gehört? Nee. Pass auf, das war ein König. In Polen oder Sachsen da, also in der Drehe rum, hat er gewohnt, nicht wahr? Und man hat von ihm gesagt, der sei so stark, dass er einen Menschen am ausgestreckten Arm aus dem Fenster halten kann. Und siehst du, dieser Aujus der Starke, der fällt mir immer in, wenn ich an die Unternehmer denke. Die halten die Arbeiter auch in der ausgestreckten Hand zum Fenster raus und sagen, ja, immer strampelt ihr mal für uns ab, du dummer Aujus. Sonst lassen wir dich fallen. Sieh mal, die zahlen nicht nur die schlechten Löhne, um mehr zu verdienen, sondern auch, um uns an der Strippe zu halten, damit wir ja am nächsten Tag wiederkommen, nicht? Dass wir nur nicht merken, wie wichtig wir sind. Hast du das verstanden? Ja, das habe ich. Siehste, der Arbeiter muss begreifen, dass er eigentlich der Starke... Und nicht der dumme August ist. Richtig. Juste, wann hast du gesagt, werden früh die Kneipen aufgemacht? Um 6. Aber wieso? Ach, von mir aus können sie schon um 5 aufmachen. Ich gehe nicht hin. Hier hast du meine Hand drauf. Oh. Ja, du wirst doch noch ein Kräftchen Männerdruck aushalten. So, jetzt gehen wir tanzen. Ich kann aber nicht tanzen. Na, dann lernst du das eben. Du musst überhaupt noch viel lernen. Komm, mit dem Rheinländer fangen wir an. Tja, Christelchen, so hat unsere Verlobung ausgesehen. Bisschen anders als in den Romanen war sie ja. Aber zur Trauung auf dem Standesamt habe ich mir ein Matrosenkleid gekauft. Mit einem Matrosenhut. Ach, schön. Die waren damals sehr modern. Denn unser Kaiser Wilhelm hatte gesagt, Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Tja, und da lag sie. So lange, bis uns die Fälle weggeschwommen waren. Ach, du meinst heute nach dem Zweiten Weltkrieg? Eins nach dem anderen. Vor dem Zweiten kam der Erste Weltkrieg. Der fing an wie ein Jahrmarktsrummel. Yeah. Soldatenkolonnen marschierten über das harte Pflaster. Unsere tapferen Feldjerauen nannte man sie damals. Sie sangen: in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Aber Millionen von ihnen sahen die Heimat nicht wieder, trotz der vielen Siege. Ach, haben wir damals auch schon so viel gesiegt. Tatü, tata, Sie hören die neueste Sondermeldung. Ach, Christelchen, damals gab es doch noch kein Radio. Da siegten wir erst auf Extrablättern. Extrablatt, die Festung Lüdingerstadt! Extrablatt, Warschau gefallen! Extrablatt, Liebe setzt! Extrablatt, Extrablatt! Naja, und so siegten wir so lange, bis wir uns tot gesiegt hatten. Die Zahl der Feinde wuchs und die Leute sangen: und wären es noch viel mehr, viel Feind, viel eher. Aber als es nur noch 400 Gramm Brot pro Woche gab, waren sie nicht mehr so begeistert und sagten nur: O Deutschland, hoch in Ehren, du kannst uns nicht ernähren. Wurde Opa eigentlich gleich am Anfang eingezogen? Am zweiten Kriegstag. Und meine Unterstützung, die war so klein. Davon konnte ich mit den Kindern nicht leben. Da ging ich in die Fabrik Granaten drehen. Nachtschicht. 10 Stunden. Och, die stickige Luft in dem Fabriksaal und immer die Angst um die Kinder, die alleine waren. Die waren ja noch so klein. Hans, dein Vater, ging das erste Jahr in die Schule. Und mein Trotchen war noch ein kleiner Hemdenmatz. Ich konnte den Feierabend kaum erwarten, oder vielmehr den Feiermorgen. Nach Hause jahren, sauber machen, Schlange stehen. Wann ich geschlafen habe, das weiß ich ja nicht mehr. Und das Warten auf die Feldpost, manchmal war Briefsperre. Da kriegte ich wochenlang keine Nachricht. Wenn ich denn abends auf die elektrische stieg, um zur Bude zu fahren, och, da war mir Zentner schwer ums Herz. Noch jemand ohne Fahrschein? Hier, Putlitzstraße, wie immer. Madamchen. Madamchen! Meinen Sie mir? Jawohl, Ihnen meine ich. Sagen Sie mal, können Sie mal vielleicht Auskunft geben, was das für ein Wesen ist da vorne am Führerstand? Oben hat's ein Dutt und unten lange Hosen. Meinen Sie die Straßenbahnfahrerin? Ach, das ist ein Weibsbild. Sehr interessant. Habt ihr jetzt alle hier die Hosen an? Ach, Gott, entschuldige, ich bin nämlich nicht von hier. Ich komme direkt mal aus dem Schützenrahmen in Flandern. Massenjerabstraße am Granattrichterplatz. Also die Weiber ersetzen jetzt die Männer. Hm. Die Kinder macht euch auch schon alleine, was? Nee, pardon, wäre auch möglich gewesen, nicht? Na, da können die Männer ja ruhig an der Front verrecken. Wenn ihr das alles ohne uns schafft. Schlag den Kerl das Maul ein. Sie sollten sich was schämen, so zu reden. Ich wäre heilfroh, wenn mein Mann erst wieder gesund zu Hause wäre. Glauben Sie vielleicht, ich drehe zum Vergnügen Granaten? Ach, die Dame arbeitet in der Munitionsbranche. Sehr interessant. Wissen Sie, dass Sie an dem ganzen Schlamassel schuld sind? Ich bin schuld an dem Schlamassel? Jawohl, wenn ihr nicht im Akkord die Granaten drehen würdet, würde es an der Front längst heißen, zu Befehl, Herr Major, melde Gehorsam, dass der Krieg eingestellt werden muss, mangels Schießmasse. Ach, das ist doch alles hier Rede. Ach, ihr Dussel. Geben Sie mal nicht so an, Sie. Wisst ihr denn, für wen ihr arbeitet? Ach. Für die Familie Krupp in Essen. Sie müssen ja wissen, die sich gute Tage macht. Ach, die Feinde haben auch Waffenfabriken. Ja, das haben sie. Jawohl, das haben sie. Aber deswegen ist die Firma Krupp doch tüchtiger. Ich kenne Kameraden, die durch deutsche Geschosse umgekommen sind. An Feind geliefert von der Firma Krupp. Aber das können Sie ja nicht beweisen. Wo die Geschäfte anfangen, hört's Vaterland auf. Na, ich arbeite ja nicht bei Krupp. Ich arbeite nicht bei... Kinder, ist doch egal, wie die Buden heißen. Ist doch alles Krupp-Zeug. Und wisst ihr, wieso die Munition herstellen, anstatt, anstatt Hosenböden für eure Jungs? Wieso denn gerade Hosenböden? Da brauchen die eure Jörn nicht notwendig. Ja, das brauchen sie, das brauchen sie. Na seht ihr, um den Hosenboden durchzuwetzen, muss so ein Lausebengel 20, 30 Mal Treppenländer runterrutschen, nicht wahr? Aber, um eine Patrone wegzuschießen, das dauert 5 Sekunden. Kapiert? Deswegen ist der Krieg das Beste hier schon. Sie wissen doch wohl, dass Sie nicht so reden dürfen. Wir können bei der nächsten Haltestelle Schutzmann rufen und Sie einsperren lassen. Mal dreimal. Hast du aber Pech gehabt, Mariechen. Ich war nämlich mal verschütt und haben Jachtschein. Ja, da kann ich endlich die Wahrheit sagen. Und weil ich einen Jachtschein habe, brauche ich nur keine Franzosen mehr zu jagen und kann nach Hause bei Mutter leben. Ich bin kein Herr Direktor und kann man nur von meinem kranken Hirn reklamieren lassen. Na, glauben Sie etwa, die feinen Herrschaften liegen im Schützenraum? Nee, da liegt nur... Der dumme Aujus. Meinen Sie mir? Ich heiße nämlich Aujus. Aber dumm bin ich noch lange nicht. Ich hab nur einen Triller von Amts wegen. Invalidenstraße! Halt da, ihr Hörkin! Und nun, meine Damen, machen Sie weiter Munition, nicht mal hübsch fleißig, damit der Krieg noch ein bisschen reicht. Die Krupps wollen schließlich auch leben. Atschö! Der hat ja alle Sinne beisammen. Der reiche Birne hat. Ja, Christel. Den Landsturmmann mit dem Yachtschein habe ich nie vergessen. Und als der Munitionsarbeiterstreik im Januar 18 kam, machte ich mit. Und hinterher ging ich nicht mehr zur Arbeit zurück. Ich hungerte mich mit den Kindern so durch. Und dass ich damals aus freien Stücken mit dem Granatdrehen aufhörte, darauf bin ich heute noch stolz. Ja, und als der Krieg aus war? Kam unser Papa nach Hause. Gesund und mit geraden Knochen. War das schön. Paul! Just ein Kind. Mein Paul. Wenn du nur wieder da bist, Paul. Wenn du nur wieder da bist. Ja, just ein Kind. Da gibt's doch nicht zu rein. Mutter, ich hab doch eine Berliner Pflanze geerbt und keine Wasserlilie. Papa, und mich siehst du ja nicht? Oh, natürlich. Natürlich sehe ich meinen Hansemann. Donnerwetter, bist du groß geworden und so schwer. Oh, okay, nimm mich auch hochheben. Ach, Trude, bist du dumm? Das ist doch kein Onkel. Das ist ja unser Papa. Onkel? Nee, Trudelchen, dein großer Bruder hat doch recht. Ist überhaupt ein kluger Bursche, und sagt, was willst du denn mal werden, Hansemann? Droschkenkutscher. Ah, so ist richtig. Dann kann Papa immer umsonst fahren. Und dann hast du auch nur 8 Stunden Dienst, du. Denn wir jetzt haben wir den 8-Stunden-Tag. 8-Stunden-Tag. Ja, Trudelchen. Und weißt du, was wir noch haben? Eine Republik. Sag mal... Republik! Aber Paul, das Kind versteht er doch noch ja nicht. Lass doch mal, Papa, Mutter. Siehst du nur die Uniform aus? Ja. Dann bist du doch ja kein Soldat mehr. Nee, euer Papa ist kein Soldat mehr. Jetzt ist Schluss mit der Soldatenspielerei. Ein für alle Mal, das Sterben hat aufgehört. Nun wollen wir in Frieden leben. Aber das Sterben ging weiter. Im Herbst 1918 war es die große Grippeepidemie. Nach großen Kriegen kommen immer Krankheiten, nicht, Umme? Wie im Jahre 1945 der Typhus. Ja, 1918 war es die Grippe. Die Leute starben wie die Fliegen. Auch mein Trudelchen. Die war kaum 3 Tage krank. Und Paul hat so an das Kind gehangen. Bitte nicht weinen, Oma. Sag mal, du hast doch gut mit Opa gelebt, nicht? Ja, das habe ich. Und unser Hans... Sein Vater? ...war unser ganzer Stolz. Das war ein fleißiger, strebsamer Junge. Ja, er hat sich aber doch öfter mit seinem Vater gekabbelt. Ich meine, als er schon groß war. Das hat er mir mal erzählt. Ja, siehst du. Opa war mit Leib und Seele Gewerkschaftsmann. Ja. Dafür ging er auf. Er kannte nichts anderes als Versicherungsschutz und Lohnpolitik. Ja. Und natürlich die Weimarer Verfassung. Die kannte er auswendig. Und dass unserem Hans das alles egal war, das kränkte ihn sehr. Also Hans, dass du mein Sohn bist, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wieso denn nicht? Ich muss doch sehr bitten. Na ja, just der Tarifverträge. Ach, die Tarifverträge. Es gibt nichts Interessanteres als das Tarifrecht. Nicht wahr, Juste? Was sagst du? Na, du hörst ja nicht zu. Doch, doch, ich habe eine Jahre hier was gelesen. Hört mal. Auf Villa Hügel empfing Freiherr von Krupp und Bohlen Halbach den Finanzmagnaten Herrn von Kirdorf und den Vorsitzenden der NSDAP Adolf Hitler zu einer wichtigen Unterredung. Na, und? Na, was heißt denn da und? Die wollen die Nazis finanzieren, damit sie wieder Krieg machen. Ach du lieber Gott, jetzt fängt Mutter gleich wieder von dem Landsturm an mit dem Yachtschein an. Der Mann hat Jans recht gehabt. Und überhaupt, man müsste dem Krupp sein Geld wegnehmen und die Nazis verbieten. Dann könnten sie nicht mehr gefährlich werden. Ist denn das die Mögliche? Und unsere Mutter ist unter die Radikalinskis gegangen. Also erstens, liebes Kind, leben wir in einer freien Republik. Die ist schon so frei, dass man sie ruhig als vogelfrei bezeichnen kann. Du, ich verbiete dir! Du kannst mir gar nicht verbieten. Denn wir leben in einer freien Republik, wo jeder sagen kann, was er will. Auch Adolf Hitler? Ach, dieser unreife Bursche, wer nimmt denn den schon ernst? Du siehst doch, Herr Krupp. Ach, Mutter, hör schon bloß von Krupp auf. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen von seinem Vermögen. Dann kaufte ich mir eine Villa in Wannsee und machte mit Erika eine Hochzeitsreise nach Italien. Ach du, ich höre immer Hochzeitsreise. Bist ja noch viel zu jung, um zu heiraten. Justekind, Justekind. Wenn ich mich nicht irre, dann warst du noch ein paar Jahre jünger, als du in den Ehestand getreten bist. Hm? Weißt du noch? Uns getraut, er spricht, der Dompfaff, der hat uns getraut. Der Dompfaff, der hat sie getraut. Im Dom, der uns zu heute blaut. Weißt du noch, Justekind? Wir hätten Hansens Hochzeit doch lieber im Schwarzen Adler in Schöneberg feiern sollen, als hier in der Kneipe bei Mutter Schmitten. Aber Paul, hier ist es doch hochmodern. Mutter Schmitten hat so ja Radio, nicht einen Detektor mit Kopfhörern, sondern einen richtigen Lautsprecher. Hör doch mal zu. Hier spricht Berlin, Stettin und Königs Wusterhausen. Sie hören unser neuestes Schlager-Potpourri. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädel ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr, die Liebe nahm. Kein Ende mehr. Leutnant warst du einst bei den Husaren, als wir jung und glücklich waren. Denkst du noch daran zurück? Denkst du noch daran zurück? Armer Gigolo, kleiner Gigolo, denkst du nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, Gold verschmiert sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Franzen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Ist doch schön. Ist schön. Also, das kann ich nicht schön finden. Wir sind doch nicht in der Kaserne. Damit tanzen wir uns doch in den nächsten Krieg rein. Mutter, fang jetzt bloß nicht mit dem Landsturmmann mit dem Yachtschein an. Ich hab doch nur einmal Hochzeit. Stör uns nicht ein bisschen Freude. Komm, komm, Justekin. Wir gehen ein bisschen vor der Tür. Hier ist es so stickig. Du, Hans, deine Mutter hat wohl einen Tick mit dem Krieg. Ja, mit dem Krieg und mit Hitler. Versteh ich nicht. Hitler ist in Ordnung und die SA ist Knorke. Wenn du arbeitslos bist, kleiden sie dich ein und versorgen dir mit Mollen und Eisbeine. Und du hast weiter nichts zu tun, als Rotfrontlokale aufzuräumen. Das eine weiß ich, wenn ich mal stempeln gehen muss, werde ich es armen. Würde ich dir auch raten. Ach was, ich werde schon nicht arbeitslos. Na dann prost, alten Hans. Prost! Siehst du, Christel, das ist die Hochzeit deiner Eltern gewesen. Aber Vater ist doch arbeitslos geworden, nicht? Weißt du, ich erinnere mich noch ganz genau. Als ich klein war, da hat Mama immer Decken gehäkelt. Das war Heimarbeit für ein Geschäft und das wurde so jämmerlich bezahlt. Ja, und Vater hat damals auch sehr oft geschimpft. Er konnte eben das Stillsitzen nicht vertragen und war dadurch so nervös. Hat Opa auch seine Arbeit verloren? Erst 1933, als die Nazis rankamen. Mhm. Aber er brauchte nicht mehr lange zu stempeln. Er ist an Lungenentzündung gestorben, nicht? Ja, aber ich glaube, er hätte nicht zu sterben brauchen. Er hat sich gegen die Krankheit nicht zur Wehr gesetzt. Dass die Nazis die Gewerkschaften einfach kaputt schlugen, das hat er nicht verwinden können. Das hat seinen Lebenswillen gebrochen. Schade, von Opa weiß ich gar nichts mehr. Aber wie Vater mit mir in der Stube rumtanzte, als er wieder Arbeit gefunden hatte, daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Aber Papa, lass mich doch los, du erdrückst mich! Ach Kinder, ich bin hier so glücklich, so unverschämt glücklich. Wieder richtig Arbeit nach 4 langen Jahren. Erika, ist mein Monteurzug in Ordnung? Morgen kann ich anfangen als Dreher, richtig in meinem Beruf. Na, was baut ihr denn da? Ach, was wir... Hört ihr, ich sage schon, wir, was wir bauen? Kinderspielzeug, Mutter. Richtig Kinderspielzeug. Oh, fein, Papa. Da kannst du mir ja eine Puppe schenken. Aber erst musst du mir was schenken, Christel. Am 2. Mai habe ich Geburtstag. Kinder, bis dahin ist ja schon eine erste Lohntüte fällig. Das muss hier feiert werden. Da fahren wir nach Treptow zum Feuerwerk. Na, Erika? Wie wär's mit dem Walzer? Nein, Hans. Ich werde jetzt zu leicht schwimmen. Na, Christelchen? Wir wollen mal eine kleine Besichtigungsfahrt antreten, ja? Ein bisschen Karussellfahrt. Oh, fein, Papa! Na, komm, komm, wir gehen schon. Der Hans ist wie ausgewechselt, seit er arbeiten kann. Ich freue mich so für euch beide. Hoffentlich ist es nicht nur Saisonarbeit. Bei Kinderspielzeug ist das so eine Sache. Kinderspielzeug? Die stellen doch Eierhandgranaten her. Nee, da brauchst du keine Angst zu haben. Rüstungsarbeit ist für die Dauer. Und wo der Staat dahinter steckt, da geht keine Firma pleite. Gott, das ist ja ein Staatsgeheimnis. Das darf doch keiner wissen. Mama, bitte verpetz mich nicht, Berns. Darüber darf man noch gar nicht reden. Man kann Kopf und Kragen verlieren. Eierhandgranaten? Granaten? Bitte, bitte, Mama. Hinse. Hab keine Angst, ich sage schon nicht. Ihr seid ja schon wieder zurück. Ach, Christel hatte Angst, sie versäumt das Feuerwerk. Was ist denn mit euch beiden los? Ihr sitzt hier da wie 3 Tage Regenwetter. Erika, hast du Mutter gekränkt? Was ist denn geschehen? Hans, sei nicht böse. Mir ist das so rausgerutscht. Rausgerutscht? Du weißt schon, das mit deiner Arbeit. Ach so. Dann heul mal nicht. Christel, willst du mit Mama Negerküsse holen gehen? Aber das Feuerwerk... Ach, zum Feuerwerk sind wir schon wieder zurück. so, Mutter, ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Arbeit für den Krieg ist eine Sünde und so weiter und so weiter. Aber du musst auch dran denken, dass ich 4 Jahre gestempelt habe und dass es nur Rüstungsarbeit gibt und dass ich wie ein Mensch leben will und dass bei uns wieder was unterwegs ist. Und wenn nur Krieg kommt? Also erstmal würde ich jetzt sicher als Facharbeiter reklamiert werden und zweitens gibt es ja keinen Krieg. Die Regierung markiert bloß einen starken Mann. Ist ja alles Bluff. Der Hitler wird seine Leute schon nicht in den Tod schicken, wo er immer so die Volksgemeinschaft predigt. So, so, das weißt du so genau. Mein kluger Sohn Hans. Und du glaubst, ThyssenKrupp und die anderen Waffenfabrikanten haben Hitlern umsonst finanziert? Ach, was kümmert mich der Krupp? Der kümmert sich auch nicht um mich. Ich habe nur ein einziges Leben zur Verfügung. Also was soll ich denn machen? Was wirst du mir denn raten? Eine Verschwörung? Meine Familie ins Unglück stürzen? Auf dem Schafott enden? Es wäre dir wohl lieber. Hans! Mama, sei doch still. Die Leute gucken schon rüber. Mutter, ist doch gut. Beruhige dich doch. Oma, wieso weinst du denn, Oma? Ich bin nur traurig, weil du mich so lange allein gelassen hast. Ich hab dir auch einen Niakus mitgebracht. Dankeschön, mein Christliche. Erika, nimm das Kind, wir wollen nach Hause gehen. Ja, um Gottes Willen, warum? Christlichen, Christlichen, nicht von dir zu uns sein. Komm, setz dich auf Omas Schoß. Ich komme mit dem Kind schon nach. Siehst du? Jetzt los, Christelchen, jetzt los. Meine Damen und Herren, wir bitten um Aufmerksamkeit für unser Brillantfeuerwerk Berlin in Flammen. Lauter Feuer und dort die großen Weihnachten und so viel Leid. Guck mal hier, Oma, sieh mal, ein riesen Hakenkreuz. Ist das schön. Papa, hast du das Hakenkreuz gesehen? Och, Oma, muss Papa gar nicht mehr da. Und Mama auch nicht. Jetzt ist das Hakenkreuz in den Flammen von Berlin untergegangen. Und wir sind ganz allein. Das war am 2. Mai 1935. Ja, an das Feuerwerk kann ich mich noch erinnern. Und als du dann abends nach Hause kamst, da gab es sicher noch mal ein Feuerwerk, was? Nee. Ich sagte nicht mehr, Christel. Ich ging rum mit einem schlechten Gewissen, aber ich war stumm. Sollte ich denn ewig unken? Das war ja doch zwecklos. Und als dann der Krieg kam... Ich habe alles einkalkuliert. Ich war selbst 4 Jahre Soldat und kenne die Schrecknisse des Krieges. Aber ich werde ihre Städte ausradieren. Ich werde sie kommentieren. Die deutsche Jugend muss sein, zäh wie Leder, flink wie die Windhunde und hart wie Kruppstahl. Für Kruppstahl ging die deutsche Jugend in den Tod. Aber Vater wurde nicht eingezogen. Siehst du, Mutter, wie ich dir gesagt habe, ich bin UK gestellt und brauche nicht ins Feld. Das ist schön für Erika und für die Kinder. Und das ist auch schön für meine liebe Mutter. Und das ist auch schön für deine liebe Mutter, ja. Mutter, du bist komisch. Ich war aber ja nicht komisch. Ich hatte bloß ein schlechtes Gewissen. Und das war wie ein Stein auf dem Herzen. Unser Küchenfenster jedoch auf dem Bahngelände. Ja. Und da sah ich die armen Menschen aus dem Osten ankommen, Ukrainer und Polen, mit dem Stempel auf der Brust, wie gezeichnet das Vieh. Und nach dem Osten fuhren die anderen, die mit dem Stern auf der Brust. Da dachte ich manchmal, ich müsste an meinem schlechten Gewissen ersticken. Ja, man gewöhnt sich auch an schlechtes Gewissen, wie man sich ja auch an die Fliegerangriffe gewöhnen musste. Ich will nichts von Fliegerangriffen hören. Ja, ja, die waren die Hölle. Der 3. Februar 1945. Das war eine Wucht heute, was? Die Luft ist noch voll Rauch. Man kann ja kaum atmen. Entschuldigen Sie, bitte. Wissen Sie, wann die elektrische kommt? Ich warte schon so lange. Ach, die kommt überhaupt nicht. Sehen Sie nicht, dass ich leise aufgerissen sind? Ach, keine Angst, die sind fix repariert. Wenn die Leute nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen, macht denen ja der ganze Krieg keinen Spaß. Psst, nicht so laut. Die sind heute auch fix mit's aufhängen. Ach, wat, Pombo, der Strick ist schon scheißegal. Heda! Meinen Sie mich? Nein! Die junge Frau im Bademantel mit dem Schubkarren! Sie sind in Phosphor getreten! Ihre Schuhsohlen brennen! Um Gottes Willen! Das nennt sich nun Genesungsurlaub. Wer so einen Angriff mitmacht, wird manche Krankheit los. Das kann man wohl sagen. Sieht das hier aus? Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Hans! Hans! Nein, nicht! Das ist doch ja nicht möglich! Ich war nur erst gestern hier! Hansemann! Mein Jungchen! Erika! Die Kinder! Mutchen, Sie können doch hier nicht mank die rauchenden Trümmer mit den bloßen Händen rumbuddeln. Ist denn kein Schoko hier? Herr Wachmeister, bringen Sie doch mal die Frau hier weg. Wohnen Angehörige von Ihnen in diesem Hause? Ja. Dann gehen Sie doch gegenüber, in die Turnhalle. Da liegen die Ausgegrabenen aufgebahrt. Herr Wachmeister, das geht doch ja nicht. Hans, mein Hansel, die Kinder, die kleinen Kinder, nein! Ich war doch gestern noch mit ihnen im Zoo, den Jumbo besuchen, mein Hans! Wie können sie nicht alle verbrannt sein, Herr Wachmeister? Sie sind doch nicht verbrannt. Das Wasserrohr ist geplatzt. Wir haben einen leichten Tod gehabt. Ach, Jürgen, als ich da nach Hause stolperte über Geröll und ausgebrannte Kanister, da hatte ich immer die Stimme von Hans im Ohr. Was willst du denn eigentlich, Mutter, hä? Soll ich auf dem Schafott enden? Wäre dir das lieber? Jawohl, das wäre mir lieber gewesen. Da hätte ich doch wenigstens gewusst, wofür du gestorben bist. Du wolltest deine Familie nicht ins Unglück stürzen. Du bist mit ihr sinnlos zu Runde gegangen. Versoffen wie die Ratten im Keller. Ich war damals Heereshelferin in Halle. Ja, ja, ihr wurdet ja mit der Panzerfaust ausgebildet. Großmutter hat Granaten gedreht, der Sohn hat Granaten gedreht und die Enkeltochter sollte sie wenigstens werfen. Hab ich aber nicht getan. Ich bin ja noch vorher getürmt. Ja, ja. Warum musste ich alte Frau übrig bleiben? Womit habe ich das verdient? Es war die rechte Strafe. Aber Oma... Wie kannst du das sagen? Du hast doch schon vorher gewusst, wie es alles kommen würde. Das ist es ja. Ich habe es gewusst und Millionen andere auch. Schon 1932 stand auf den Bretterzäunen: Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Aber ich habe nichts dagegen unternommen. weil ich in der Familie Ruhe und Frieden haben wollte. Eine schöne Ruhe. Ein schöner Frieden. Ach, hör doch auf, Oma. Du sollst dich nicht selbst immer schlecht machen. Und überhaupt, nicht alle Deutschen waren so. Du, Oma, du willst doch nicht etwa sagen, dass alle Deutschen schlecht waren? Nee, Christel, sie waren nicht alle schlecht. Aber sie waren fast alle gleichgültig. Es war ihnen alles egal. Wir kümmern uns nicht um Politik. Na, bitteschön. Dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sich die Politik um uns gekümmert hat. Man soll niemals unter keinen Umständen gegen sein Gewissen handeln. Das rächt sich immer, Christel. Also eine Stromsperre ist vielleicht ganz gut. Man spricht so über manches, was man nicht erwähnt sonst. Ja, ja, ja. Nur zu lange darf es nicht dunkel sein. Sonst wird man ganz melancholisch. Siehst du, Oma? Ach, das war das Stichwort für die Beber. Jetzt haben wir wieder Licht. Tja. Ach, Gott sei Dank. Oh, das blendet hier ordentlich. Du, was machen wir jetzt? Jetzt drehen wir die Lampe ab und schlafen. Nö, ich habe noch Chemie zu pauken. Da sind noch ein paar Formeln, die müssen mir unbedingt in den Kopf. Aber du kannst ja ruhig schlafen. Weißt du was? Ich blende das Licht schön ab. Siehst du? Du bist nur noch ein ganz schwacher Schein da, nicht? Und nun denkst du, du bist ein Kind und liegst im Bett in der Fruchtstraße. Aber hinter der Lampe sitzt nicht meine Großmutter und näht Mäntel für die Konfektion, sondern meine Enkelin Christel und studiert Chemie. N-A-C-L Natriumchlorid. C-O... Das war unser Hörspiel Während der Stromsperre von Bertha Waterstraat. Es wirkten mit Roma Bahn, Ann Hölling, Else Brückner, Charlotte Kolle, Gerhard Bienert, Ernst Sternburg, Bruno Fritz, Franz Niklisch, Ewald Wenck, Herbert Weißbach, Heinz Welsel, Franz Zimmermann, Käthe Jöken-König, Hedi Kettner, Gerda Blisse, Friedel Fredi, Inge Greiner, Edith Hanke, Ingeborg Olbricht, Ursula Prasch, Dina Prescott, Senta Saalwächter, Bertel Spanje, Ilse Wolf, Jean Brahm, Walter Killmann, Walter Schramm und andere. Musik Ferry Moore und Oskar Jerochnik. Ton Alexander Ulrich. Aufnahmeleitung Hans-Bodo von Dinklage. Regieassistenz Susanne Godo. Regie Hans Fahrenburg.